Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór, jak schon lär, bonsoir, guten Abend bei Nachttaxi. Schön, dass Sie da sind. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, Freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast. Und Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. You got a story, so I'm leaning and I'm listening. You wanna be there for me. But drink all your wine. You want a tailor doing open rooms for listening. I look around and no one's here. So drink all your wine. So hold me up like a roller coaster. Let me dip and I'll fall into the oleanders. So hold me up like a roller coaster. Let me dip and I'll fall to the oleanders. I gotta learn some cues to stop just what I'm fighting for. I look at you, I take a breath. So drink all your wine. We gotta stomach each other, that's what we're fighting for. I look at you, I fell in love. I drank all your wine. So hold me up like a roller coaster. Let me dip and then fall into the oleanders. So hold me up like a roller coaster. Let me dip and then fall into the oleanders. Down your head and all the things you needed. You said you're feeling, but I look the other way. So bow down your head and all the things you needed. You said you're feeling, but I look the other way. Bow down your head and all the things you needed. You said you're feeling, but I look the other way. So bow down your head and all the things you needed. You said you're feeling, but I look the other way.

Hey, chuck, chuck, nothing, gang, son, shepherd, green cake, a green cake. Make me tie, a bamboo worm, cook my dinner, eat the worm, walk a shank, cheese on medicine, a green cake, a green cake. Where's my pepper? Who's cool now? Burns on the levy, ears on mic, cut for the chimneys and judge my stock, a green cake, a green cake. Sexy to land the sun, a sexy dogs and leopards, kings and shepherds, a green cake, a green cake. Level my water, give in to the nippy, spoil my party, pilfer my chip. What's for the banquet, ham and dumpling, a green cake, a green cake. There's a penguin in my thermos, what's that jingle? Inside pudding, mucky little beef, David likes chairs, sleeveless snout, a green cake, a green cake. Der Robert Gernhardt hat einmal unter dem Titel »Bilden Sie mal einen Satz mit Pervers« geschrieben: »Als Dichter bin ich ziemlich teuer. Pervers bekomme ich 1000 Eier.« Ein schöner Vers, ja, aber schön wär's. Die 200 Eier, die ich für das Vampirlied bekommen habe, waren, glaube ich, das meiste, was ich je für ein einzelnes Gedicht bekommen habe. Bei der Gelegenheit möchte ich mich aber gleich einmal bei Johnny Hare bedanken, der mir über Flatter etwas hat zukommen lassen. Kennen Sie Flatter? Das ist ein Online-Bezahldienst, mit dem man sich für Dinge im Netz, die einem gefallen, mit einem kleinen Betrag bedanken kann. Auch den Nachttaxi-Podcast kann man flattern. Das macht zwar das Kraut nicht fett, aber es erfreut das Herz. Im Jänner habe ich zum Beispiel 36 Cent über Flatter bekommen, aber im August 6,75 Euro. Das ist eine Steigerung um 1800%. Meistens kriegt man ja gar nichts. Man wird ja auch kaum jemals beauftragt. Meistens dichtet man so vor sich hin, weil es halt gerade passt, wenn der Frühling kommt zum Beispiel. Da wird man optimistisch, ob man will oder nicht. Der Frühling kommt und lässt uns wieder hoffen, entgegen jeglicher Vernunft. Die Zukunft, sie erscheint uns wieder offen. Und alle Schläge, die im Winter uns getroffen, verblassen vor des Lebens Wiederkunft. It wasn't the time, it was the color. My mother wore a yellow dress, carrying my brother. The summer always stung bright like metal. The bank was built with green glass. I felt so forgettable. One look, and he'll remember. One look, and he'll remember. It wasn't the time, it was the color. Dad in his red Pendleton shirt, shock carpet, brown sofa. The summer always hot, white and still. He asked if I would kiss him goodbye. I knew the answer, I will. One look, and he'll remember. One look, one look, one look, time it was a color. Tastes far away, feels like gray. Miss the sound, I'll miss it forever. The summer always empty and yellow. He kissed me that day by the pizza place. I felt so forgettable. One look, and he'll remember. One look, and he'll remember. Ein Sommerabend, als wäre es immer nur Sommer gewesen. Alle Winter vergangen, vergessen. Die Luft ist noch warm. Gelegentlich fallen Tropfen ins Weinglas aus Wolkenschwaden, die rasch vorübertreiben am strahlenden Mond. So sind alle Tage ein Tag, alle Jahre ein Jahr, alle Sommer ein Sommer. Und jede Sekunde ist jetzt. Und jeder Herzschlag ist immer. I'm not afraid to die. about watching you like a cherry tree. I've been dreaming about watching you like a cherry tree. I've been dreaming about watching you like a cherry tree. Herbst ist es, Herbst und Herbst. Dunkel sind alle Wege, dunkel die Blätter und schwer die Erde vom Regen. Wie es von den schwarzen Bäumen tropft und tröpfelt und rinnt. Dunkler wird es nicht mehr, wenn der Winter beginnt. There are things that I'm still learning. I have learned to trust. With you, I wish to walk these days through paths we've yet to make. Love, oh love, I'm gonna find you. I'll find you.

Post erfreut übrigens auch das Herz. Aber es muss ja erst einmal etwas nicht funktionieren, damit man Post bekommt. Zum Beispiel, wenn sich der Podcast nicht mehr downloaden lässt. Aber wenn der Fehler behoben ist, bekommt man dann doch eine E-Mail, so wie diese. Vielen Dank, jetzt kann ich weiter Nachttaxi hören. Ich lade mir Ihre Sendungen immer auf einen USB-Stick und höre den Inhalt dann beim Autofahren. Meist am frühen Morgen zur Arbeit. Am Nachmittag, während ich von Termin zu Termin fahre. Oder am späten Abend auf dem einsamen Weg nach Hause. Ihre Geschichten sind wirklich großartig und ich tauche da jedes Mal darin ein, als wäre ich Teil dieser Geschichte. Smiley, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Dietmar, ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt und freue mich, dass Nachttaxi auch am frühen Morgen gehört wird. Precios, no comprendo. Prendes bajos, precios, precios, precios. Prendes cuantos pesos, pesos, pesos. Prendes bajos, precios, precios. Precios, prendes cuantos pesos.

Aber ein paar Feinde brauchen wir noch, sagte der General zum Politiker, als die Mikrofone abgedreht waren. Und der Raketenproduzent nickte. Das war Nachttaxi mit Texten von Martin Auer und Musik von Derek Clegg, Drink All Your Wine, Martin Auer, Kleines Trostliedchen, Butano Bazar, El Moscardon, The Brother Egg, Mimicry, Plush Goulash, Crime, Eleni Mandel, It Wasn't the Time, It Was the Color, Senior Rubinus, Cherry Tree, Zach Fleury, Phoenix Jane, Emily Danger, Falling Short, noch einmal Senior Rubinus mit Prendas, Chief Bohema, Cello Duet No. 1 und Janni Nummela, Bach Visitation. Also dann, Dobranoc, Ige Celer, gute Nacht, bonne soirée.